Auf halbem Weg von Wien nach Linz steht mittendrin in der Provinz ein kleines Dorf nebst einem Wald, so pittoresk, als wär's gemalt. Leicht außerhalb am Waldesrand ragt aus dem schönen Hügelland eine ebenfalls nicht schierche spätbarocke Wallfahrtskirche samt Abtei und einem sehr großen Friedhof ringsumher. Noch tut sich hier nicht allzu viel. Noch ahnt man von dem Trauerspiel, das uns erwartet, angesichts der Ruhe vor dem Sturme nichts. Es nieselt sanft und windet leicht. Ist wirklich halb so wild, doch reicht, dass man vielleicht gerade nicht von angenehmem Wetter spricht. Noch ist der Friedhof menschenleer, mal abgesehen von dem Heer an Toten in den ganzen Gräbern und ein paar betagten Strebern, die sich zu den Gräbern bücken, um das Unkraut rauszupflücken. Der Gärtner schneidet eine Hecke. Langsamer als jede Schnecke führt er seine Pflanzenschere mit ganz viel Bedacht, als wäre jeden Handgriffs Richtigkeit von enormer Wichtigkeit. Da pfeift ein Windhauch durchs Geäst, der kurzerhand ein Loch reinbläst. Der Gärtner hält gleich inne, weil im Busch drin hängt ein Stranger's Teil, getarnt in dunkelbraunem Ton. Es ist ein kleines Mikrofon? Was macht das da? Wer hat's montiert? Der Gärtner ist recht irritiert. Er nimmt sich vor, dass er dem Chef beim teaminternen Monatstreff von seinem sonderbaren Fund in dem Gebüsch berichtet. Und dann denkt er nicht mehr nach darob und widmet brav sich seinem Job. Zur selben Zeit am Eingang Nord. Ein alter, dunkelgrüner Ford Transit fährt langsam durch das Tor, dann weiter zu den Linden vor, ganz in die Nähe von dem Loch, das gerade der Totengräber noch gegraben hat. Der Ford hält an. Das Abblendlicht geht aus. Und dann? Dann nichts. Geschlossen bleibt die Tür. Zu Recht fragt man sich jetzt, wofür fährt dieser jemand mit dem Bus auf einen Friedhof, um am Schluss aus dem Gefährt nicht auszusteigen? Das wird sich später schon noch zeigen. Das Begräbnis von Mark Karnal. Wir skippen eine gute Stunde. In dieser Zeit tut sich im Grunde nicht wirklich etwas von Belang. Die Dinge gehen ihren Gang. Der Vormittag nimmt seinen Lauf, das Nieseln hört allmählich auf, der Wind verweht die Wolkenbank, wodurch es bald schon, Gott sei Dank, vom nunmehr blauen Horizont recht warm und heiter runtersonnt. Hey, grüß dich. Wie geht's? Na? Wie geht's? Auch schon da? Beschaulich ruhig war es bislang, doch nun ertönt vorm Tor der Klang von lauten Stimmen und Motoren. Dazwischen brüllt aus vollen Rohren ein kleines Kind fast wie am Spieß. Ja, die Frequenz ist richtig fies. Hier ein Grüß Gott und dort ein Ciao. Es klingt nach fröhlichem Radau, der eher auf ein Hochzeitsfest denn ein Begräbnis schließen lässt. Doch Zweiteres steht kurz bevor. Am Busparkplatz vorm Friedhofstor stehen Menschentrauben lose rum und schäkern ohne Hemmung, um sich gegen 11 dann, just in time, gemeinsam einzufinden beim Begräbnis von Herrn Walter List, der jüngst dahingeschieden ist. Dem Toten gibt man hier und heute ein letztes Mal noch das Geleit. Die Totenwache ist um 11, das Requiem dann gegen 12, die Sargbestattung folgt um 2 und schließlich klingt so gegen 3 das Ganze recht erwartbar aus. Beim obligaten Leichenschmaus. Soweit das heutige Programm. Noch sind die Gäste fleißig am Palavern. Es wird ungeniert gescherzt, gelacht und laut parliert. Was man bis in die Kirche hört, woran sich Pfarrer Brenner stört. Der Priester ist von dem Rabatz der Menschen auf dem Busparkplatz entrüstet bis zum geht nicht mehr und echauffiert sich deshalb sehr bei Pfarrersköchin Edeltraut. Was reden die so schandhaft laut? Jetzt ist Schluss mit diesem Plaudern. Ohne auch nur kurz zu zaudern, läuft er in das Seitenschiff. Schon ist der Priester im Begriff, die Kirchenglocke mit 3 schnellen Rucken an dem Seil zu schellen. das genau zu diesem Zwecke baumelt aus der Zwischendecke. Edeltraut folgt ihm mit Mühe. Pfarrer, es ist noch zu früh, keucht sie, deutet dabei zur nicht vorhandenen Armbanduhr. Doch ihr sturer Adressat fragt nur knapp: Na und? Er hat seine Hand schon an dem Seil. Da ertönt die Glocke, weil, ehe die Köchin sich's versieht, fest er an der Kordel zieht. Mit dem logischen Effekt, dass so mancher Gast sich schreckt, weil die Glocke derbe schallt, von der Mauer widerhallt und die Menge dazu bringt, dass ihr Schwätzen jäh verklingt. Bald schon schlendern alle rein. Kirchturmuhrgeläut ist ein nun mal international durchaus gängiges Signal. Immer noch nicht sorgenfrei sitzt in seiner Sakristei Pfarrer Brenner, der sich ein Achtel vom Veltlinerwein in die Kehle kippt, obschon dieser für die Kommunion in dem Tabernakel steht. Brenner murmelt ein Gebet. Großer Gott, verzeih mir meine sündhaft große Gier. Trinke ich doch echt den Messwein? Schuld kann nur der große Stress sein. Ich gestehe dir, es stressen mich die vielen langen Messen. Es bedrücken mich die Beichten, es erzürnen mich die seichten und verweichlichten Dekrete unseres Papstes. Auch der stete, ja, schon infernale Schwund bei den Mitgliedszahlen und diese tölpenhaften Pfaffen, die es doch tatsächlich schaffen, Ministranten anzufassen, sich dabei erwischen lassen und das lässliche Vergehen auch noch ehrlich eingestehen, ist denn Liebe eine Sünde? Och, es gibt so viele Gründe, schon am Vormittag zu zechen. Ist doch bitte kein Verbrechen. Also Prost in Gottes Namen, Prost in deinem Namen, lieber Herr im Himmel. Amen. Schon trinkt er den halben Krug hastig aus, in einem Zug. In dem Hauptschiff hört inzwischen man vereinzelt böses Zischen. Hier ein Brummen, da ein Flüstern, manch ein Gast schnauft durch die Nüstern. Nicht auf kultivierte, leise, sondern innervierte Weise. Alles friert, sitzt da und wartet, dass die Messe endlich startet. Doch da hört man laute Schreie aus der allerersten Reihe. Jemand brüllt aus voller Kehle sich die Trauer aus der Seele. Wer greint denn da so laut und grell? Des äußerst schrillen Weinens Quell ist offensichtlich Hanna List. Die Tochter des Verstorbenen ist am Heulen, dass die Schultern beben. Ihre Tochter sitzt daneben. Die scheint ziemlich ungerührt und doch unrund, weil sie spürt, dass die Leute alle schweigen. Manche auf die Mutter zeigen, Stirnen runzeln, Augen rollen und latent Verachtung zollen. Sie tut einen tiefen Schnauf. Mama, drück nicht da so drauf. Willst du dich komplett blamieren? Hör doch auf zu simulieren. Da hört die Mutter auf zu tränzen. Bitte, es gibt wirklich Grenzen. So als würdest du nur einen Augenblick um Opa weinen. Diese flüstert leicht empört. Ich weiß halt, was sich gehört. Es ist nun mal Etikett, meine liebe Bernadette, dass man um den Toten klagt. Bernadette, die Tochter, sagt: Mama, es heißt Etikette, was ich ohne dich nur täte. Meint die Mutter da verächtlich, ja, die Spannung ist beträchtlich. Und die Eintracht enden wollend, bei den Zweien Augen rollend, dreht die Tochter sich nach rechts, wo im Eifer des Gefechts sie wohl übersehen hat, dass an ihres Freundes Statt Gerd, ihr Onkel Gerd, sich jetzt still und heimlich hingesetzt hat, auf ihre Schulter tippt, weil es scheinbar etwas gibt, das es zu besprechen gilt. Bernadette ist baff und schielt nach Johannes, ihrem Freund, der doch echt verschwunden scheint. Hallo, Gerd. Wo ist Johannes? Lieber Onkel, sag, wie kann es sein, dass plötzlich du da sitzt? Dieser sagt dezent verschmitzt. Nun, was deinen Freund betrifft, der steht vor der Tür und kieft. Etwas laut sagt Onkel Gerd, weshalb man ihn ringsum hört, dann zu seinem Schwesterherz, die blöd schaut aus ihrem Nerz. Sorry für den etwas frechen Anschlag, doch wir müssen sprechen. Und zwar, ich sag mal, dringend. Legt er los, nach Worten ringend. Muss das jetzt sein? Vor der Messe? Oh, ich pack's nicht, meine Fresse. Echauffiert sich Bernadette. Glaub mir bitte eines. Hätte ich das früher schon erfahren, könnte ich jetzt einen klaren Kopf sowie die Fassung wahren und mir diesen Auftritt sparen. Bernadette sagt: Bitte, ich ärgere mich nicht über dich, Onkel Gerd. Ich meine meinen Freund, der offensichtlich einen Ofen raucht. Um diese Zeit. Spricht voll Ungehaltenheit, Bernadette steht auf und rennt aus der Kirche, justament. Missgelaunt fragt Hanna List. Also Gerd, nun sag, was ist? Bitte, Hanna, halt dich fest. Ich bin froh, dass du nicht stehst, denn sonst hätte es dich jetzt gleich vor Schrecken umgefetzt. Doch genug der vagen Worte, ich hab News der üblen Sorte. Richtig übel gar. Und zwar, unser lieber Vater war letzte Woche bei Notar, wo der Trottel offenbar, ob nach lang gefasstem Plan oder schlimmer noch, spontan und womöglich schon dement, jedenfalls sein Testament einfach so geändert hat, hat der alte Arsch doch glatt dich und mich komplett enterbt. Bei dem letzten Satz verfärbt radikal sich Hannas Teint. Bleich wird sie und sagt nur, mehr dringt nicht aus ihrem Mund. Gerd versteht ihr Staunen und sagt zu allem Überdruss. Und jetzt halt dich fest, ich muss dir noch sagen, welches Schwein all das Geld, die Ländereien und das ganze Schloss bekommt. Da verstummt er ziemlich prompt. Laut ertönt der Orgelklang, bald gefolgt von Chorgesang. Gerd und Hanna resignieren. Bei dem Lärm zu konversieren ist nicht leicht, drum lauschen sie halt der frommen Melodie. In der Kirche singt der Chor Edeltraut, steht noch davor, um diverse Winkel, Ecken und Bereiche abzuchecken. Nach Flaneuren, sprich etwaigen Gästen, die sich sündig zeigen, drinnen durch ihr Fehlen glänzen und bewusst die Messe schwänzen. Gleich am Anfang der Patrouille schnuppert sie und denkt sich, Hui, Sapperlot, was ist denn das? Duftet irgendwie nach Gras. Sie biegt um ein Eck und sieht, wahrlich, raucht da jemand Weed. Dieses junge Bürschchen hat trotz der frühen Stunde glatt in der Hand, ganz prall und dick, eine große Haschisch-Chick. Doch er ist da nicht alleine. Neben ihm steht zornig seine Freundin. Sie stampft auf und zischt. Hab ich dich doch echt erwischt? Er ist ziemlich lange still und meint dann ganz einfach: Chill. Da sagt sie mit leiser Wut zu Johannes: Du bist gut. Wie soll ich um Himmels Willen auf dem Scheißbegräbnis chillen? Er reicht ihr nur seinen Joint. Und sie nimmt ihn, wie es scheint, gar nicht allzu widerwillig. Stimmt, hier ist es richtig chillig. Blickt sie sich ironisch um und sieht Edeltraut, die stumm hinter einem Busch verharrt und gespannt herüberstarrt. Nach dem kurzen ersten Schreck schreitet sie aus dem Versteck. Darf ich fragen, was das soll? Edeltraut klingt vorwurfsvoll. Konsumieren Sie hier Drogen? Bernadette versucht, die Wogen gleich zu glätten, sie beschwichtigt. Wessen werden wir bezichtigt? Drogen? Ich bitte Sie, würden wir im Leben nie nehmen und erst recht nicht hier. Edeltraut bedeutet ihr mittels Finger auf dem Mund, dass sie schleunigst schweige und sagt dann ziemlich säuerlich: Sag, für wie doof hältst du mich? Schluss jetzt mit den blöden Zoten. Kiffen ist nun mal verboten hier vor unserem Gotteshaus. Also mach den Ofen aus. Sie nimmt Bernadette den Dübel weg und geht zu einem Kübel, in den sie den Schlummel haut. Schade um das gute Kraut. Cool dreht Edeltraut sich um. Da ist es nicht schade drum. Schluss jetzt mit dem lamen Shit. Kommt doch beide einmal mit. Ich hab Dope. Das fährt brutal. Mehr als eures allemal. Schon mal Weihrauch ausprobiert? Beide sind zwar konsterniert, sagen aber auch nicht nein und gehen mit ins Pfarrhaus rein. Derweil waltet seines Amtes Pfarrer Brenner. Sein gesamtes Team, von Mesner bis Vikar, lungert rund um den Altar. Während Brenner seine Predigt lieblos routiniert erledigt. Brenner predigt ohne Pep. Deshalb nützt zum Powernap der Vikar des Pfarrers Rede, doch verliert er dabei jede Herrschaft über seinen Atem. Bald stört er mit rabiatem, unerträglich lautem Schnarchen seinen lallenden Hierarchen. Wer lebenslang penibel den Geboten aus der Bibel Folge leistet, der darf hoffen, dass die Himmelstür ihm offen steht. Der Rest muss in die Hölle. Brenner stoppt an dieser Stelle, denn ihn stört das laute Sägen seines schlafenden Kollegen. Um ihn schnellstens aufzuwecken, will er den Vikar erschrecken. Doch nur sanft und nicht zu Tode, mit der folgenden Methode. Brenner setzt die Predigt fort und schreit jedes fünfte Wort. In den dunklen Höllenkratern wartet zornig schon der Satan, um die Sünder mit dem spitzen Dreizack langsam aufzuschlitzen. Ungebrochen ist das Segen seines Herrn Vikar, weswegen schon die ersten leise lachen und sich darum lustig machen. Um sich Geltung zu verschaffen, rast mit großer Wucht des Pfaffen rechte Faust. Voll Ungeduld auf sein schmales Rednerpult. Dieser Schlag ist ziemlich kräftig. Und das Pult erbebt so heftig, dass dadurch vom Mittelfach, wie man hört, mit großem Krach eine Flasche Wein rausfällt und dabei sofort zerschellt. Meterweit spritzt der Weltliner. Schleunigst hüpft ein Kirchendiener voller Ehrgeiz auf. Schon schießt er übereifrig zu dem Priester und rutscht dabei, dank dem Wein und dem glatten Marmorstein, aus. Da knallt der arme Tropf auf den Boden mit dem Kopf. Pfarrer Brenner denkt sich: Huch, klingt nach Schädelbasisbruch. Er eilt zu dem liegenden, sich vor Schmerzen biegenden Burschen, ruft: Halt durch, mein Kind! Beugt sich über ihn geschwind, packt den kleinen Jungen und bläst ihm Luft rein, Mund zu Mund. Doch der kleine Ministrant windet sich sogleich rasant unter dem Herrn Pfarrer raus und bekommt dafür Applaus. Alle waren kurz entsetzt, doch der Bub scheint nicht verletzt. Durch den tosenden Applaus reißt den Herrn Vikar es aus seinem Schlaf. Der alte Kauz wundert sich und ruft: Pardon? Der Herr Pfarrer kriegt nun Schiss. Denn ein Muskelfaserriss in der Wade hindert Brenner daran aufzustehen. Wenn er es dem Schmerz zum Trotz versucht, haut es ihn mit voller Wucht gleich zurück auf seinen Steiß. Brenner wispert: So ein Scheiß. Er hieft sich mit letzter Kraft auf. Der ganze Rebensaft klebt ihm den Talar an seine alten, müden Priesterbeine. Was für ein blamables Bild. Pfarrer Brenner weiß, jetzt gilt es, die Messe trotz der Tücken schlicht und einfach durchzudrücken. Schließlich ist die Kirche aus. Alle strömen schleunig raus. Schwer erleichtert wirkt die Crowd. Manche bringen ziemlich laut die Erleichterung zum Ausdruck. Ich dachte, dass ich auszog, Alter. Leck mir doch die Kimme. Hört man eine deutsche Stimme. Eines fehlt mir stets in Kirchen. Zwischendurch ein kleines Bierchen. Wie soll man den Stuss ertragen ohne Alkohol im Magen? Woraufhin ein anderer Mann, der das unterschreiben kann, sagt mit lapidarer Klarheit: Zweifelsfrei, das ist die Wahrheit. Und fügt an, nicht gerade heiter: Wie geht es jetzt noch mal weiter? Seine Frau steht gleich daneben und kann ihm die Auskunft geben. Wenn ich's recht verstanden habe, gehen wir jetzt dann zum Grab. Ach Nicole, es ist so öd. All das ist mir so zu blöd. Können wir den Rest nicht spritzen? Soll ich nach dem langen Sitzen jetzt noch ewig draußen stehen? Können wir nicht einfach gehen? Sven, es tut mir wirklich leid. Sei dir meiner Dankbarkeit sicher. Ich verstehe gut, dass es dir echt absolut auf die Senkel und die Nieren geht, dich hier zu pharisieren. War der alte Sack so wichtig? Zeigt ihr Mann sich uneinsichtig. Du vergisst, mein hochgeschätzter Sven, er war mein Vorgesetzter. Komm schon, hackt ihr Gatte ein. Ja, von mir aus, mag schon sein, doch er hat dich ausgenutzt. Du hast ja nicht nur geputzt, sondern diesen Arsch verwöhnt, fein bekocht und entertained. 10, 11 Stunden jeden Tag, unter Kollektivvertrag. Warum soll ich um so einen grausamen Despoten weinen? Walter List war kein Despot. Außerdem ist er jetzt tot. Interessant. Ist es verboten, dass man über einen Toten ehrlich oder kritisch spricht? Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich habe meinen Chef gemocht und sehr gern für ihn gekocht. Man kann Tote freilich ehren, ohne sie gleich zu verklären. Plötzlich schießen zwei Gestalten auf die beiden zu und halten unvermittelt vor den zwei, um Nicole gleich anzuschreien. Hanna List wirkt schwer empört, wie man an der Wortwahl hört. Da bist du, verdammtes Luder! Hanna, lass es, keucht ihr Bruder. Ziemlich fassungslos fragt Sven: Wer sind Sie beide denn? Oh, verzeihen Sie, List mein Name, des verstorbenen Sohn. Die Dame neben mir ist Hanna List. Wenn du dann mal fertig bist, unterbricht ihn seine Schwester. Kommen wir zum Punkt, mein Bester. Der da wäre? Fragt Nicole, durchaus kraft- und vorwurfsvoll. Tu doch nicht so ahnungslos, du verfluchtes Biest. Sag bloß, wie hast du's genau gemacht? Hast du ihn dir angelacht? Ihn am Sterbebett verführt? Hat er dich denn angerührt? Oder war die Liebe nur seelisch-geistiger Natur? Liebt er dich gar platonisch? Tut mir leid, ich werde ironisch. Gerd stampft flehend in den Kies. Hanna, lass es gut sein, please. Gerd, ich rede, wann ich will. Sei jetzt bitte einfach still. So, zurück zu dir, Nicole. Sagt mir bitte, was das soll. Fragt nun Sven in lautem Ton. Denn ich habe, finde ich, schon auch ein Recht, den Grund zu wissen, dass Sie meine Frau so dissen. Ach, Sie wissen das noch nicht? Keift ihm Hannah ins Gesicht. Nein, ich habe ihm nichts gesagt. Sven ist schwer verwirrt und fragt. Nichts wovon? Na los, Nicole. So, jetzt ist es raus. Na toll, Sven, hör zu und sei ganz stark. Also, letzten Donnerstag kam ein Anruf vom Notar. Letzten Donnerstag? Aha. Dieser sprach sein Beileid aus, um mir dann gerade heraus mitzuteilen, dass Herr Walter List in fortgeschrittenem Alter seinen letzten Willen noch abgeändert hat. Jedoch nicht zugunsten von euch beiden, weil er laut Notar vermeiden wollte, dass er euch, die ohne Treu und Ehre sind, belohne. Und stattdessen lieber mich. Wie ihr euch wohl denkt, war ich völlig überrascht, deswegen sehr verwirrt und schwer verlegen. Ich, die Putzkraft, einfach reich. Nun, ich zwickte mich sogleich, um zu prüfen, ob ich ratzte und der Traum sofort zerplatzte. Sag mir, dass ich richtig höre. Sven, es tut mir leid, ich schwöre, dass ich es dir sagen wollte. Ja, ich weiß es eh, das sollte... Ich seit Tagen hat sich eben bisher nicht so recht ergeben. Bisher nicht so recht ergeben? Wiederholt er und das Beben seiner Stimme zeugt von Zorn. Gerd stößt in das gleiche Horn. Finden Sie denn Ihren Mann? Geht das überhaupt nichts an? Dieser sagt nur... So, ich gehe. Dreht sich um und geht, noch ehe jemand schafft, ihn aufzuhalten. Seine Frau ist jetzt gespalten. Was soll sie den Zweien noch sagen? Soll sie ihr Mann nachjagen? Es erleichtert die Vermeidung dieser schwierigen Entscheidung, dass die Kirchenglocken bimmeln. Schon setzt allgemeines Wimmeln ein, weil jetzt die Gäste sehen, wie ums Eck vier Herren gehen. Auf deren Schultern liegt die Leiche in einem Sarg aus Traubeneiche. Die Leichenträger gehen exakt im langsamen Viervierteltakt. Man hört im Kies die schweren Schritte. Die Menge teilt sich in der Mitte, als wäre der Eichensarg ein Pflug. Nun startet gleich der Trauerzug. Hannah List samt Bruder Gerd macht auf ihrem Absatz kehrt und dreht sich nochmal zurück. Dann bis bald, du mieses Stück. Sagt sie zu Nicole und geht. Diese sagt... Bis bald. Und steht da wie ein begossener Pudel. Fick dich doch, du dumme Nudel. Flüstert sie und schließt sich dann recht zermürbt dem Umzug an. Die Leute stehen am Grabesloch in voller Zahl. Noch fehlt jedoch der Pfarrer. Alle harren seiner Ankunft und zwar schon seit einer Viertelstunde. Da ergreift Hannah List das Wort und keift. Immer diese Warterei. Na, wer pflichtet ihr wohl bei? Aber klar, es ist der Preuße. Ich seh bald schon weiße Mäuse. Gibt es hier denn nix zu saufen? Ist doch echt zum Haare raufen. Da zeigt er auf seine Glatze und zieht eine derbe Fratze. Niemals hätte er gedacht, dass darüber keiner lacht. Säuerlich stößt er hervor. Haben alle null Humor. Doch nach einer kurzen Weile fangen dennoch große Teile der Gesellschaft an zu kichern. Um sich schleunigst zu versichern, dass sie gerade nicht fantasieren, kneifen sich die Leute und stieren zu den Leichenträgern, die da nach dem Sargtransport schon wieder kommen mit der nächsten Fracht, wegen derer alles lacht. Pfarrer Brenner lässt sich schleppen von den vier robusten Deppen. Um zwei Hälse schlingt er seine Arme, während Brenners Beine auf den anderen beiden Lackeln lasten. Schön im Gleichschritt dackeln sie ganz langsam Richtung Grab. Und dort stellen sie ihn ab, um dann gleich hinfortzutrotten. Gar kein Grund, mich zu verspotten! Setzt er an zu einem Tadel und zeigt auf sein wehes Wadel. Ich hab Schmerzen, wenn ich hatsche. Und jetzt Schluss mit dem Getratsche. Alle halten schön die Fresse. Denn man teilt das Interesse, dass das Open-Air-Gebet halbwegs schnell zu Ende geht. Schon erhebt der Gottesmann laut sein quäkendes Organ und klingt echt schon ziemlich knülle. Unser Körper ist nur Hülle. Diese Hülle ist verderblich, doch die Seele ist unsterblich. Der Körper wandert in die Erde, auf dass er selbst zur Erde werde. Und wurde er. Naja, den Rest kann man sich denken. Und wir können ihn uns schenken. Lieber schauen wir mal rüber ins Pastorenhaus. Kopfüber, Frönen über dichtem Rauch, heiter dem Substanzmissbrauch, Schwester Edeltraut, sowie ihre beiden Gäste. Die sind ganz offensichtlich stoned. Denn sie sind es nicht gewohnt, so viel Weihrauch einzuschnaufen. Was für ein kaputter Haufen sind die drei auf ihrem Trip. Schwester Edeltraut raunt. Gib mir das Fässchen noch mal rüber. Ihr zwei seid doch längst hinüber. Bernadette, die dieses nimmt, gibt's der Nonne und sagt. Stimmt. Ich bin echt schon nicht mehr fit. Das ist wirklich... Holy shit! Woraufhin Johannes schweigt, sich noch mehr nach vorne neigt und dann kichert wie ein Narr. Ja, sein Lachen klingt bizarr. Aus dem Nichts sagt Bernadette dann auf einmal... Ups, ich hätte längst am Grab sein müssen. Fuck! Ich soll doch noch singen, sag. Wie spät ist es eigentlich? Ey, Johannes, hörst du mich? Der schaut auf die Handyuhr, gähnt recht tief und sagt dann nur, denn er hat währenddessen, ohne Witz, die Zeit vergessen. Schwester Edeltraut lacht auf. Du bist ja echt voll drauf. Bernadette steht auf und zeigt zu der Türe. Fragend schweigt sie die zwei Bekifften an. Keine Reaktion. Na dann, sagt sie und geht einfach weg. Nach dem allerersten Schreck trotten beide dann Gemach, Bernadette mit Abstand, nach. In der Hölle folgt die Straße. Pfarrer Brenner fährt recht stramm, weiterhin sein Pflichtprogramm. Alle stehen sich die Beine in den Bauch. Es ist die reine Qual, das christliche Gelaber auszuhalten. Plötzlich aber stehen am Wegesrand zwei Männer, deuten ganz verdutzt auf Brenner. Da ruft einer. Ja, genau. Ganz bestimmt. Das ist die Sau. Brenner trifft zugleich der Blitz. Offen steht sein Suppenschlitz. Alle glotzen zu den Herren, die sich leicht verschämt erklären. Oh, ich wollte nicht stören. Sorry. Bloß geht eine Insta-Story seit heute Mittag voll viral. Sogar international. Da stürzt irgend so ein Pfaffe sich wie ein verrückter Affe auf ein Kind und stößt dem Jungen seine Zunge in die Lungen, dieser geile Bock. Und zwar auch noch mitten am Altar. Und der Typ schaut irgendwie schon ein bisschen aus wie sie. Du, ich schwöre dir, das ist er. Zeigt der andere auf den Priester. Nicht gerade schnell, doch in Slow Motion fällt bei Brenner jetzt der Groschen. Schnell pulsiert nun seine Blutbahn. Er verfärbt sich wie ein Truthahn. Mit gebrochener Stimme spricht er. Einzig Gott ist unser Richter. Gehen Sie bitte weiter. So ist doch nicht zu glauben. Wo sind wir noch mal stehen geblieben? Aus der letzten Reihe schieben Hanna und ihr Bruder Gerd sich nach vorne. Hanna zerrt ihren Bruder Schritt für Schritt vor die ganzen Menschen mit. Ist das furchtbar, alter Schwede. So, es folgt die Trauerrede. Brenner nickt aus Angst vor Zank. Hanna List meint: Besten Dank, somit wäre das geklärt. Dann wird jetzt mein Bruder Gerd seine Rede runterleiern. Doch dem fehlt es an den Eiern, vor den circa 70 Leuten frei zu sprechen. Er bereut den nicht besonders schlauen Plan. Gerd ist blass und scheißt sich an. Nicht im übertragenen Sinn. Er hat sich tatsächlich in seine Hose reingekackt. Noch dazu nicht grad kompakt, sondern leider ziemlich flüssig. Es ist wohl ein bisschen müßig zu erwähnen, wie das stinkt. Gerd wünscht sich, dass er versinkt. Auf der Stelle in der Erde. Er steht da und flüstert: Merde. Da ist Hanna List schon wieder. Neben ihm senkt Kurz die Lider, atmet durch und spricht: Na dann, wäre Bernadette wohl dran. Sie singt jetzt ein schönes Lied für den Mann, der von uns schied. Dabei fährt der Sarg hinab in das kalte Erdengrab. Vorne liegen Chrysanthemen, die könnt ihr euch bitte nehmen. Werft sie dann gemäß der Sitte einfach in das Grab rein, bitte. Und dann hätten wir es geschafft. Bernadette hat schon gerafft, dass sie, auch wenn eingeraucht, sich jetzt nicht zu drücken braucht. Deshalb hat sie aus der Pfarre sich wohlweislich die Gitarre mitgenommen für ihr Lied, das sie vorträgt, ohne Speed. Grandpa, why are you gone? I miss you so, now I'm alone. Grandpa, you died too young, but you had issues with your lung. You had a lot of money and much wealth. Gerd mit seiner Diarrhoe schleicht sich weg von dem Bahö. Derweil geht die ganze Meute nach und nach zum Grab. Die Leute werfen Blumen in dasselbe, rote, weiße und noch gelbe. You've always been a multimillionaire, but suddenly you just fell off the chair. Die Verträger unterdessen lassen ziemlich selbstvergessen nun den Sarg ganz ohne Eile in die Tiefe mittels Seile. All I'm asking, dressed in black, Grandpa, can't you please come back? As for you are dressed in oak, why, for Christ's sake, did you smoke? La, la, la, la, la. Auch Nicole steht in der Schlange, schnappt sich eben eine lange Chrysantheme gelber Farbe und geht langsam vor zum Grabe. Als sie sich vornüberbeugt und nur kurz den Sarg beäugt, kriegt sie einen festen Tritt in den Rücken und fällt mit ihrer Blume in die Tiefe. Ja, die äußerst aggressive Hanna List hat sie gerammt. Die steht da und zischt. Verdammt! Wegen ihrer großen Schmerzen brüllt Nicole aus vollem Herzen. Bernadette hört auf zu singen. Brenner will zu Hilfe springen. Doch es reißt im feuchten Dreck ihm den Fuß nach hinten. Weshalb Brenner, schwer wie Blei, in das Loch plumpst mit Geschrei. Hanna schaut entsetzt hinein. Sie ruft aufgelöst: Oh nein! Da taucht Sven ganz plötzlich auf. Dieser will in vollem Lauf Hanna in die Tiefe stoßen. Aber die macht einen großen Schritt zur Seite, worauf Sven in das Grab hineinläuft. Denn dieser sprintet viel zu schnell und verliert so das Duell. Wie man deutlich hört, quittieren dieses Schauspiel von den Vieren viele mit entsetzten Rufen. in diversen Pegelstufen. Endlich tut sich hier mal was. Hat zumindest einer Spaß. Auch die zwei Passanten sind immer noch beim Grab. Geschwind haben sie dank Telefon mitgedreht in Bild und Ton, um die nächsten Eskapaden schnell auf Insta hochzuladen. Einer sagt, ganz kurz und knapp, wird ein gutes Follow-up. Ja, die Lage ist beschissen. Hannah List plagt ihr Gewissen. Ihre Opfer sind verletzt. Sven hat es die Stirn zerfetzt. Brenner hat sich einen Knochen in der linken Hand gebrochen. Und Nicole hat eine Prellung samt akuter Knöchelschwellung. Bernadette steht immer noch mit der Klampfe an dem Loch. Was sie macht, ist völlig wrong. Nämlich weiter mit dem Song. Hannah List ruft hilflos. So, weiter geht's im Restaurant. Sanft begleitet vom Gesang, setzt die Schar sich dann in Gang. Es löffelt nun die ganze Gruppe zufrieden die Zucchini-Suppe. Bei dem finalen Leichenschmaus in Claudias Vital-Gasthaus. An einem Tisch hockt Bernadette mit dem kompletten Lazarett. Bestehend aus Nicole und Brenner sowie Sven. Die beiden Männer spülen ihre armen Nieren durch mit ihren großen Bieren. Sven zupft rum an seinem Pflaster und denkt an den ganzen Zaster, den Nicole nun erbt. Er äugt lieb zu seiner Frau, dann beugt er sich rüber, flüstert: Ich liebe und verehre dich. Diese spricht mit vollem Mund. Jetzt auf einmal? Falscher Hund. Gerd hat eine neue Hose. Diese schlackert ziemlich lose um die frisch geputzten Beine, denn die Hose ist nicht seine. Jemand mit recht großer Weite hatte nämlich eine zweite Jeans dabei in seiner Karre, die sich Gerd dann in der Pfarre angezogen hat. Er sitzt, still, verzweifelt und verschwitzt, seiner Schwester vis-à-vis. Die hat sich gefangen. Sie ist schon wieder voll im Stress und schreibt fleißig SMS mit dem Anwalt ihres Vaters, um den Fortgang des Theaters namens Erbstreit zu forcieren und alsbald zu prozessieren. Wer schnarcht denn da so unfassbar? Es ist der liebe Herr Vikar. Der ruht sich nach dem Suppenschmaus gemütlich auf der Eckbank aus. Da nähern sich zwei Kinder und entleeren keck in seinem Mund ein Fläschchen Maggi. Er erwacht, spuckt aus und hustet, alles lacht. Edeltraut sitzt in der Nähe mit Johannes, als der jähe Geistesblitz ihr Hirn durchfährt, welchen sie sogleich erklärt. Ich habe mir gerade eine Welt voller Lyrik vorgestellt, wo man nur in Reimen spricht. Wäre doch ganz schön lustig, nicht? Alle reden nur in schlichten, rhythmischen Spontangedichten. Diese Welt wäre voll Magie, voller Alltagspoesie. Säuselt Edeltraut und grinst. Doch Johannes sagt, du spinnst. Es leuchten hell des Preußen Augen, weil ihm die weißen Spritzer taugen. Er rülpst, steht schwankend auf und brüllt. Sind alle Gläser angefüllt? Dann spreche ich jetzt einen Toast auf unseren toten Walter. Prost! Er äxt sein Glas und ist schockiert, dass niemand freudig reagiert. Der derbe Deutsche ärgert sich. Ihr Schlaftabletten, dann halt nicht. So geht der Nachmittag dahin. Die Leute schauen munter in die Gläser, trinken voller Gier hektoliterweise Bier. Würgen sich zwecks Gaumenkitzel in die Schlünde ihre Schnitzel und bestellen sich am Ende zum Verdauen klare Brände. Spätestens dann beim Dessert freuen sich die Gäste sehr, denn es folgt die frohe Kunde, Gerd zahlt eine Grapperrunde. Alle sind nun gut gelaunt, Aus den Boxen dröhnt der Sound allgemein bekannter Hader. Viele haben in den Adern mittlerweile reichlich Sprit, singen oder schunkeln mit, trinken weiter volle Power und vergessen jede Trauer. Bis auf einmal alle schweigen und schockiert zur Türe zeigen. Ja, es ist, wenn man so will, unvermittelt totenstill. Hannah List raunt. Oh mein Gott. Bernadette sagt leise. What? Gerd verschluckt sich fast am Grappa und fragt schwer entgeistert. Papa? Ja, es ist für wahr kein Witz. Das trifft alle wie der Blitz. Die Gestalt im Eingang ist... Doch tatsächlich, Walter List. Der allseits tot geglaubte Greis steht quicklebendig da. Surprise! Dieser lächelt süffisant. Alle Leute sind gebannt. Er gibt ohne jede Hast seinen Mantel einem Gast, legt noch seinen Lodenhut langsam ab und sagt: Na gut, ihr könnt euren Augen trauen und braucht nicht so blöd zu schauen. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde und lege der illustren Runde jetzt dar in einem Referat, was mich dazu bewogen hat, euch derart hinters Licht zu führen und all das hier zu inszenieren. Nun, ich bin ein zäher Knabe, bin noch voll aktiv, ich habe Werte wie ein junger Hund, spiele noch immer Tennis und... stehe voll in Saft und Leben. Jetzt den Löffel abzugeben, käme mir nicht in den Sinn. Dass ich nicht unsterblich bin, weiß ich aber leider auch. Einst tu ich den letzten Hauch und muss von euch gehen. Halt hoffentlich noch nicht so bald. Nein, noch lieg ich nicht im Grab. Doch vor ein paar Wochen hab ich in einer Vollmondnacht lang darüber nachgedacht, wer aus meinem engsten Kreise würdig wäre, beziehungsweise nur im Ansatz in der Lage, nach dem Ende meiner Tage mein Imperium zu erben, sollte ich dereinst mal sterben. Auf wen könnte ich denn bauen? Wem bloß kann ich blind vertrauen? Kenn ich einen Mann der Tat mit dem richtigen Format? Oder eine Frau der Tat mit dem richtigen Format? Ach, wie sich die Zeiten ändern. Alles muss man heute gendern. Aber das ist nicht das Thema. Jedenfalls als Unternehmer, Grundbesitzer und Tycoon dachte ich, es wäre nun endlich an der Zeit, mein Erbe für Vermögen und Gewerbe besser heute noch als morgen neu zu regeln, um dann sorgenfrei und rundherum entspannt anzugehen den Ruhestand. Doch die Frage nach dem Wer quälte mich tatsächlich sehr, bis ich einen Einfall hatte. Was, wenn ich mich selbst bestatte? Wenn ich gar nicht echt krepiere, sondern meinen Tod fingiere. Wäre das nicht ein Erlebnis? Gast am eigenen Begräbnis? Würdet ihr wohl um mich trauern, gierig auf die Kohle lauern? Würdet ihr euch gleich bekriegen und euch in den Haaren liegen? Wäre die Bestattung steif? Wären die Tränen Oscar-reif? Ich war wirklich schwer gespannt und rief einfach kurzerhand meinen Arzt zu mir und bat ihn, zwinkernd schwenkte ich die Platinkarte, mir den Totenschein doch schnell auszustellen. Nein, sicher nicht, verneinte dieser. Wieder schwenkte ich die Visa. Schon erklärte der Idiot mich in seiner Gier für tot. Bald saß ich im nächsten Zug Richtung Wien, nahm dann den Flug nach Mallorca und war flinker als der Blitz in meiner Finca. Gut versteckt in meinem Nest arrangierte ich den Rest, um geflissentlich dazwischen meine Spuren zu verwischen. Telefonisch bat ich meinen lieben Herrn Notar um einen durchaus schwierigen Gefallen, dass er nämlich möglichst allen beiden Kindern plus Familien meine Firmen, Immobilien samt dem allerletzten Cent mittels neuem Testament beinhart streiche und als Rache meiner Zugefrau vermache. Als Exempel und Lektion für die Tochter und den Sohn, die sich niemals um mich scherten, mich nicht schätzten oder ehrten, jede Liebe mir verwehrten, stets an meinen Nerven zehrten, ja, mich gar das Schämen lehrten, diese beiden Grundverkehrten. Schluss damit, ich soll mich wegen meines Herzens nicht erregen. Nun zurück zum Wesentlichen. Meine letzten Zweifel wichen am Gelingen meines Plans, als sich Teile meines Clans an die Planung vom Begräbnis machten. Tja, und das Ergebnis durfte ich ja gerade eben mit Entsetzen miterleben. Von Beginn weg bis zum Schluss saß ich in dem grünen Bus, der vom Grab aus linker Hand ganz in eurer Nähe stand. Ich erlaubte mir den Spaß, mittels ein paar Kameras euch bei einer Tasse Tee schön in Farbe und HD seelenruhig zu observieren und mich sehr zu amüsieren. Mittels Mikros in den Büschen wollte ich euch dabei erwischen, wie ihr euch zusammenrottet, tuschelt, munkelt oder spottet, Lügen und Geschwätz verbreitet oder euch ums Erbe streitet. Und ihr habt mein kühnstes Hoffen noch bei weitem übertroffen. Ihr seid allesamt das Letzte. Was mich ganz speziell entsetzte, liebe Hanna, lieber Gerd, ihr seid beide echt nichts wert. Ach, was seid ihr zwei nicht gierig. Dazu böse, plump und schmierig. Von den Enkeln ganz zu schweigen. Ja, der ganze Gästereigen. Nur verlogene Falotten. Alles elende Idioten. So, ich gehe jetzt zum Notar. Denn seit heute ist mir klar, wem ich einst mein Geld vermache. Haha, sorry, dass ich lache. Du, Nicole, du bist es nicht. Komm, mach nicht so ein Gesicht. Du warst mir zu meinem Zweck nur das Mittel. Sieh's als Gag. Mein neues Testament wird jetzt auf jeden Fall grad aufgesetzt. Drum kann ich auch nicht länger bleiben. Ich muss es schließlich unterschreiben. Zu gerne wäre ich Zeuge gerade in dem Moment, wenn ihr erfahrt, wer bald mein neuer Erbe ist. Macht's gut! Adieu! Spricht Walter List. Er schnappt sich lässig seine Sachen, um sich gleich auf den Weg zu machen. Die Leute schweigen alle bang. Er schreitet langsam Richtung Gang. Dann öffnet er die Zwischentür. Auf dieser steht geschrieben, für den Fall, dass man sie übersieht, ein Stufenhinweis. Doch entzieht sich dieser Walters müdem Blick. Er hebt den Fuß um einen Tick zu wenig, stolpert, schlägt lang hin und landet dabei mit dem Kinn so derart heftig auf den Fliesen, dass sein Genick mit einem fiesen Geräusch gleich auseinanderbricht. Ein Pfeifen. Dunkelheit. Dann Licht. Ganz weit entfernt, doch gleißend hell. Er segelt schwerelos und schnell in Richtung dieses hellen Lichts. Er schwebt in einem warmen Nichts. In einem unbegrenzten Raum? Was ist das hier? Ein Fiebertraum? Das Licht kommt schneller auf ihn zu, wird immer heller. Und im Nu schwebt Walter in das Licht hinein. Dann wird es laut. Er steht allein in einer Art Panoptikum. Das dreht sich leuchtend um ihn rum, wobei zur gleichen Zeit sein Geist um all die grellen Bilder kreist. Es lässt sich dieses irre Treiben mit Worten leider kaum beschreiben. Sanft lächelnd denkt sich Walter List, der schließlich doch gestorben ist. Das also ist die Unterwelt? Hätte ich mir anders vorgestellt. Das Begräbnis von Mark Karnal. Mit Christoph Grissemann als Erzähler. Michaela Bilgeri als Bernadette und Nicole. Sarah Victoria Frick als Hanna List und Schwester Edeltraut. Reinhold G. Moritz als Pfarrer Brenner, Onkel Gerd und Passant. Martin Fischer als Walter List, Vikar, Sven, der Deutsche, Johannes und anderer Passant. Das Construction Choir Collective als Kirchenchor. Chorarrangement Magdalena Hubauer, Johannes Steinmann und Angelika Feisner. Tongestaltung Manuel Radinger und Martin Leitner. Regieassistenz Daniela Gassner. Regie Mark Karnal. Redaktion Kurt Reißennecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2023.